Ich werde das Buch befragen, beschloss er. Er durchwühlte mehrere Kartons, bis er sein Exemplar von »Wie ich in meiner Freizeit von den Toten auferstand« fand. Er setzte sich, legte das Buch auf die Knie, presste die Handflächen darauf und sagte mit geschlossenen Augen und zur Decke gewandtem Gesicht, »Wer oder was tötete Ben Tallchief?« Dann schlug er das Buch auf, legte den Finger an eine beliebige Stelle und öffnete die Augen. In diesem Moment klopfte es leise an der Tür. Zögernd stand er auf und durchquerte den Raum. An der Tür angekommen, schob er den Vorhang vor dem kleinen Fenster beiseite und spähte hinaus in die Dunkelheit. Auf der Veranda stand jemand. Klein, lange Haare, enger Pullover, kurzer Rock, keine Schuhe. Susie Smart. Morley öffnete die Tür. »Hallo«, sagte sie lächelnd. »Kann ich reinkommen und mit Ihnen reden?« Er führte sie zum Buch hinüber. »Ich habe es gefragt, wer oder was für Tallchiefs Tod verantwortlich war.« »Und was hat es gesagt?« Susie setzte sich, schlug die bloßen Beine übereinander und las die Stelle, auf die er deutete. »Der Formenzerstörer? Aber es ist doch immer der Formenzerstörer.« »Ich glaube trotzdem, dass es eine Bedeutung hat.« »Dass es kein Insekt war?« Er nickte. »Haben Sie vielleicht irgendwas zu essen oder zu trinken? Was Süßes?« Er sah sie verwundert an. »Der Formenzerstörer geht da draußen um.« »Sie machen mir Angst.« »Genau das ist meine Absicht. Verstehen Sie doch, wir müssen unbedingt ein Gebet von diesem Planeten zur Relaisstation senden. Wir müssen. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht bald Hilfe erhalten.« »Aber der Wanderer kommt doch ohne Gebet.« Irgendwo muss hier noch ein Schokoriegel sein. Den können Sie haben.« Morley durchwühlte einen von Marys Koffern, fand den Riegel und gab ihn Susie. »Danke.« Sie riss das bunte Papier auf. »Ich glaube wirklich, dass wir in Lebensgefahr sind.« »Das sind wir doch immer. Das liegt in der Natur unserer Existenz.« »Ich meine in unmittelbarer Gefahr. Nicht im abstrakten Sinn, sondern so wie Mary und ich in Gefahr waren, als ich die morbide Mücke verwenden wollte. Mors certa, hora incerta. Aber es ist ein Unterschied, ob man weiß, dass man irgendwann einmal sterben wird oder ob man weiß, dass man innerhalb eines Monats sterben wird, verstehen Sie?« »Ihre Frau ist sehr attraktiv.« Er seufzte. »Wie lange sind Sie schon verheiratet?« 8 Jahre. Susie stand abrupt auf. »Kommen Sie mit rüber zu mir. Ich zeige Ihnen, wie hübsch man diese kleinen Zimmer einrichten kann. Kommen Sie schon. Hier wird man ja ganz trübsinnig.« Sie griff nach seiner Hand und zog ihn wie ein kleines Mädchen zur Tür. Und er ging, wie er sich überrascht bewusst wurde, ohne Zögern mit. Sie liefen über die Veranda, die mehrere Wohneinheiten miteinander verband, bis sie zu Susis Quartier kamen. Es war nicht zugesperrt. Sie öffnete die Tür und ließ ihn in die Wärme und das Licht eintreten. Sie hatte nicht übertrieben. Das Zimmer sah wirklich sehr hübsch aus. »Ob wir unseres wohl auch so nett einrichten könnten?«, dachte er, während er die Bilder an den Wänden, die warmen Farben der Möbel und die unzähligen Blumenschalen betrachtete, in denen sich bunte Blüten drängten und die das Auge mit ihrer Pracht verwirrten. »Hübsch«, sagte er. Susie schloss die Tür hinter sich. »Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Ich habe einen ganzen Monat dafür gebraucht.« »Sie haben das Wort hübsch doch selbst verwendet.« Sie lachte. »Ich kann es hübsch nennen, aber Sie als Gast sollten ein wenig mehr Begeisterung zeigen.« »Na gut, es ist atemberaubend.« »Schon besser.« Sie setzte sich ihm gegenüber auf einen mit schwarzem Segeltuch bespannten Stuhl, lehnte sich zurück, legte die Hände in den Schoß und sah ihn aufmerksam an. »Nun? Ich warte.« »Worauf?« »Dass Sie endlich zur Sache kommen. Sie wissen schon.« »Wie bitte?« »Ach, hören Sie schon auf. Ich bin die Hure dieser Kolonie. Hat man Ihnen das etwa nicht gesagt?« »Aber ich bin doch erst heute angekommen.« »Irgendjemand muss es Ihnen gesagt haben.« »Nein. Und sollte es einer tun, dann kann er sich auf etwas gefasst machen.« »Wieso? Es stimmt doch?« Er sah sie verwirrt an. Es hängt mit einer krankhaften Störung meines Zwischenhirns zusammen, sagt jedenfalls Dr. Bubble. Was sagt denn Fraser dazu? Schließlich ist er ja der Psychiater. Oder behauptet es zu sein. Er sagt, dass, sie starrte nachdenklich zur Zimmerdecke, er meint, dass ich nach dem Erdvater-Archetypus suche. So hätte es jedenfalls Jung ausgedrückt. Sie haben von Jung gehört? Morley musste plötzlich an seine Frau denken. Nicht, dass er irgendwie Angst vor ihr gehabt hätte. Bestimmt nicht, aber was, wenn sie in die Wohnung kam und er nicht dort war? Und ihn dann, Gott behüte, bei Susie Smart aufstöberte, bei der selbsternannten Hure der Kolonie. Glauben Sie, dass der Geschlechtsakt etwas Schmutziges ist? Unterbrach Susie seine Gedanken. Manchmal, murmelte er verwirrt. Er spürte, wie sein Puls raste. Das Buch ist in dieser Beziehung ziemlich vage. Gehen Sie mit mir spazieren? Was, jetzt? Wieso? Wohin? Nicht jetzt. Morgen, wenn es hell ist. Ich werde Ihnen Delmark O zeigen. Das, was außerhalb der Siedlung liegt. Geheimnisvolle Dinge gibt es da. Bewegungen, die man nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt. Und das Gebäude. Ja, das Gebäude würde ich gern sehen. Sie stand unvermittelt auf. Sie sollten jetzt lieber in Ihr Quartier zurückgehen, Mr. Morley. Warum? Er stand ebenfalls auf. Wenn Sie hier bleiben, wird uns noch Ihre attraktive Frau erwischen und uns dem Formenzerstörer, der dort draußen umgeht, wie Sie sagen, ans Messer liefern. Sie lachte, zeigte gleichmäßige perlweiße Zähne. Kann uns Mary morgen begleiten? Nein. Sie schüttelte entschieden den Kopf. Nur Sie. Okay. Er zögerte. Die unterschiedlichsten Gedanken und Wünsche strömten durch seinen Geist, zogen ihn in alle Richtungen, verebbten schließlich, ohne ihm eine Antwort gegeben zu haben. Okay, wenn ich es einrichten kann. Versuchen Sie's. Bitte. Ich werde Ihnen all die Orte und Lebensformen und Dinge zeigen, die ich entdeckt habe. Schöne Dinge? Ja, manche. Warum sehen Sie mich so an? Sie machen mich nervös. Ich glaube, Sie sind verrückt. Nein. Das, was ich tue, ist das einzig Normale. Und für Heuchelei hatte ich noch nie etwas übrig. Ich weiß zwar nicht viel über die Jungsche Psychoanalyse, aber ich glaube, Morley brach ab. Irgendetwas bewegte sich am Rand seines Gesichtsfelds. Er fuhr herum und sah es ganz deutlich. Ein kleiner grauer Würfel kroch die Kommode entlang und blieb jetzt, offenbar weil er sich entdeckt fühlte, stehen. Mit zwei Schritten war er an der Kommode, packte das Ding und hielt es in der Faust gefangen. »Nicht!« rief Susie. »Verletz es nicht! Es ist harmlos. Komm, gib es mir!« Sie streckte die Hand aus. Zögernd öffnete er die Faust und betrachtete das Ding auf seiner Handfläche. Es sah aus wie ein winziges Gebäude. Susie bemerkte seinen verblüfften Gesichtsausdruck. »Ja, es kommt von dem großen Gebäude, das irgendwo da draußen steht. Eine Art Ableger oder so etwas. Jedenfalls sieht es genauso aus wie das richtige Gebäude.« Sie nahm es ihm aus der Hand, taxierte es einige Sekunden lang und setzte es dann zurück auf die Kommode. »Es ist lebendig.« »Ja, ich weiß.« Als er es in der Hand gehalten hatte, hatte er gespürt, wie das Ding versuchte, sich durch seine Finger zu zwängen. »Die gibt's hier überall in der Gegend. Vielleicht finden wir ja morgen auch eins für dich.« »Ich will gar keins.« »Wenn du erst mal länger hier bist, wirst du eins wollen.« »Wieso?« »Weil sie einem Gesellschaft leisten. So wie ein Haustier. Etwas, das ein wenig Abwechslung bringt. Ich weiß noch, wie ich als Kind einmal eine Ganymed-Feuerkröte in unserem Garten fand. Sie war wunderschön, mit ihrer leuchtenden Flamme und ihrem weichen Pelz, und es könnte so ein Ding gewesen sein, das Tall Chief tötete«, unterbrach er sie. »Nein. Glenn Belsnor hat einmal eins auseinandergenommen, und er hat gesagt«, Susie runzelte die Stirn, »jedenfalls, dass es harmlos ist. Der Rest war elektronische Fachsimpelei, da kam ich nicht ganz mit. Und er kann das beurteilen? Ja. Ihr habt, ich meine, wir haben also einen guten Anführer. Aber vermutlich nicht gut genug, fügte Morley in Gedanken hinzu. Gehen wir jetzt ins Bett? Wie? Ich will mit dir ins Bett gehen. Ich kann einen Mann erst richtig einschätzen, wenn ich mit ihm geschlafen habe. Und was ist mit Frauen? Die kann ich gar nicht einschätzen. Oder glaubst du, ich gehe auch mit Frauen ins Bett? Nein, das liegt eher auf der Linie von Maggie Walsh. Sie ist lesbisch. Hast du das gewusst? Nein, ich will es auch nicht wissen. Und dich geht's auch nichts an, finde ich. Er fühlte sich plötzlich sehr unbehaglich, zittrig beinahe. Du solltest wirklich zu einem Psychiater gehen, Susie. Was hatte mir der Erdenwanderer noch geraten, ging es ihm durch den Kopf, damals in Tekel-Ufasin. Vielleicht haben wir ja alle psychiatrische Behandlung nötig. Allerdings nicht durch Wade Fraser. Das ist völlig ausgeschlossen. Willst du wirklich nicht mit mir ins Bett gehen? Es würde dir garantiert Spaß machen, wenn du erst mal deine Hemmungen abgelegt hast. Ich bin ziemlich gut, weißt du? Ich kenne eine Menge Varianten. Von manchen hast du vermutlich nicht die geringste Ahnung, weil ich sie selber erfunden habe. In langjähriger Praxis, nicht wahr? Ja. Sie nickte. Ich habe mit 12 angefangen. Wie auch immer. Die Antwort ist nein. Doch. Susie packte seine Hand. Er sah Verzweiflung in ihrem Gesicht, als würde sie um ihr Leben kämpfen. Mit ganzer Kraft zog sie ihn zu sich und mit ganzer Kraft wehrte er sich.